sehnt sich nach Gruben, dort, wo die Sünde nicht wohnt, sehnt sich die Stadt zu betreten, in der mein Jesus thront. Ach, will ich wartend mich sehne, denn bald bricht der Tag herein. Dann wird der Heiland mich holen hin zu dem schönen Heim. Ach, mein Herz sehnt sich nach droben, dort find ich Freunde so traut. Wenn ich die Herrlichkeit schaue, irdisches sinkt in Staub. Ach, wie ich wartend mich sehne, denn bald bricht der Tag herein. Dann wird der Heiland mich holen.